طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والله سبحانه وتعالى wir bitten dich darum, dass du die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machst und dass du uns aus dieser Sitzung hervorgehen lässt mit mehr Wissen und dass du uns dazu bringst, dieses Wissen und die Tat umzusetzen und dass du niemanden aus dieser Sitzung rausgehen lässt, außer durch mit einer vergebenen Sünde und mit einer geheilten Krankheit und mit einem geheilten und rechtgeleiteten Herz. Wir sind immer noch bei Surat al-Fatiha und stehen geblieben beim dritten Vers, wenn wir die Basmala mitzählen. Und wir haben gesagt, der erste Vers ist Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, der zweite Alhamdulillah Rabbil Alamin, der dritte Ar-Rahman ar-Rahim, wenn wir die Basmala mitzählen, und der vierte Maliki Yawmiddin, der fünfte Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, der sechste Ihdina as-Sirata al-Mustaqim, und der siebte Sirata al-Ladina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waradh-dhallin. Und wenn wir die Basmala nicht mitzählen, dann ist Alhamdulillah Rabbil Alamin der erste Vers, Ar-Rahman ar-Rahim der zweite, Maliki Yawmiddin der dritte, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in der vierte, der fünfte ist Ihdina as-Sirata al-Mustaqim, und der sechste Sirata al-Ladina an'amta 'alayhim, das ist ein Versende, und dann der siebte ghayri al-maghdubi 'alayhim waradh-dhallin. Und Amin gehört nicht zur Fatiha dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt weiterhin seine Eigenschaften und sagt, dass er der Al-Abama, der barmherzig ist. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und dann sagt er, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Und wenn man gesagt hat, Ar-Rahman Ar-Rahim, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Athna alayya abdi, mein Diener hat mich gelobt, oder mein Diener hat mich gepriesen. Mein Diener hat mich gepriesen. Wir haben schon gesagt, wenn man sagt Alhamdulillah Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hamidani Abdi, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn man sagt Ar-Rahman Ar-Rahim, sagt er, Athna alayya abdi, mein Diener hat mich gepriesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala begründet also hier, wie wir gesagt haben, warum ihm tatsächlich das Lob, das absolute Lob, das uneingeschränkte Lob gehört. Und Ar-Rahman ist jemand, der voller Barmherzigkeit ist, der viel Barmherzigkeit hat oder voller Barmherzigkeit ist. Und Ar-Rahim, das war ein weiterer Name von Allah subhanahu wa ta'ala, zu den schönsten Namen. Ar-Rahim ist die Bedeutung, der Unterschied zwischen Ar-Rahim und Ar-Rahman ist, dass Ar-Rahim bedeutet derjenige, der viel anderen gegenüber barmherzig ist. Von dessen Barmherzigkeit viele profitieren, der sehr barmherzig gegenüber seiner Schöpfung ist. Und wir haben erfahren durch den Botschafter von Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala von seiner ganzen Barmherzigkeit, seine ganze Barmherzigkeit hat er in 100 Teile eingeteilt, und von diesen 100 Teilen hat er eine einzige auf die Erde herabgesandt, wovon wir alle profitieren, sodass selbst ein Mutterschaf oder ein Mutterpferd ihre Pfote oder ihr Bein hebt aus Angst davor, auf ihr eigenes Kleinkind draufzutreten. Das alles ist von dieser einen Barmherzigkeit. Und alle anderen 99 Barmherzigkeiten hat Allah subhanahu wa ta'ala aufbewahrt für seine Awliya, für seine ihm Nahestehenden am Tag der Auferstehung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Das heißt, behandelt barmherzig, wer auf der Erde ist, dann wird euch auch derjenige barmherzig behandeln, der im Himmel ist. Und hier finden wir eine Voraussetzung, und dann ergibt sich daraus etwas. Wenn wir barmherzig gegenüber der Schöpfung sind, allgemein, man fil ard, egal wer auf der Erde ist, sei es Menschen, Djinn oder Getiere, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns auch barmherzig behandeln. Und in diesem Hadith möchte ich natürlich auch einen Aspekt der Aqida ansprechen. Denn subhanallah, wenn man den Koran behandelt, dann behandelt man im Grunde genommen alle Aspekte der Religion. Man behandelt den Tafsir sowieso, man behandelt Al-Fiqh, denn die Verse, gibt es so viele Verse im Koran, die wo die Fuqaha Regeln daraus abgeleitet haben, man behandelt die arabische Sprache, wie wir im Falle von Ar-Rahman Ar-Rahim gesehen haben, man behandelt Hadith und so weiter und so weiter. Und in einem Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, der Al-Bukhari überliefert, Hadith Nummer 2581, sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, im Paradies gibt es 100 Stufen, die Allah für die Mujahideen in seinem Weg, auf seinem Weg, auf seinem Pfad bereitet hat. Zwischen zwei Stufen, zwischen jeweils zwei Stufen, ist eine Entfernung wie zwischen dem Himmel und der Erde. Und wenn ihr Allah um etwas bittet, dann bittet ihm um Al-Firdaus. Al-Firdaus, also eine Stelle im Paradies. Denn sie befindet sich in der Mitte des Paradieses und an der höchsten Stelle des Paradieses und über ihm ist der Thron des Allerbarmers und aus ihm springen die, aus ihm entspringen die Flüsse des Paradieses. Und wir alle wissen ja, wenn man in einer Wüste ist oder in einem Wadi ist, mag man, wenn man Wasser sieht, ja, immer an den Ursprung gehen, an die Quelle. Warum das Wasser raus? Weil dort am reinsten ist. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht uns diese Städte schmackhaft, weil daraus die Flüsse entspringen. Und bei allen Muslimen ist es so in ihrem Glauben, dass, also wir glauben als Muslime, dass das Paradies sich eben befindet über dem siebten Himmel. Und der Thron sich eben entsprechend diesem Hadith über dem siebten Himmel befindet. Entschuldigung, der Thron ist der Dach des Firdaus, der höchsten Stätte des Paradieses. Und was auch natürlich das bestätigt, also die Problematik, die hier angesprochen wird, ist, dass darf man Allah subhanahu wa ta'ala einen Ort zuschreiben. Viele Muslime sagen, leider aus Unwissenheit, meinetwegen Allah ist überall. Oder nein, man darf Allah nicht einen bestimmten Ort zuschreiben oder sowas. Ja? Aber es ist nun mal so, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst einen Ort zugeschrieben hat und der Prophet hat ihm auch einen Ort zugeschrieben. Wie wir in diesem einen Hadith jetzt gesehen haben. Und wir sehen in einem anderen Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert, wo Abdullah ibn Mas'ud selbst sagt, und dieser Hadith hat die gleiche Stärke, wie wenn der Prophet es gesagt hätte. Warum? Denn Abdullah ibn Mas'ud sagt uns hier etwas jetzt, was er von sich selbst hätte nicht auswissen können, wenn ihm der Prophet das nicht beigebracht hätte. Er sagte nämlich, zwischen dem untersten Himmel, ihr wisst ja, Ad-Dunya heißt immer das Niederste. Deswegen das Hayat Ad-Dunya, das diesseitige Leben, wie es übersetzt wird, ist eigentlich das niedere Leben. Das unvollkommene Leben. Es ist nicht das Leben, was man anstrebt. Zwischen dem untersten Himmel und dem, das ihm folgt, dem Himmel, der ihm folgt, sind 500 Jahre und zwischen jedem Himmel und dem anderen sind 500 Jahre. Und und dann sagt er weiterhin, dann geht es weiter, dann sagt er auch, zwischen dem siebten Himmel und dem Stuhl oder dem Thronschemel sind 700 Jahre und zwischen dem Wasser und dem Thronschemel sind 700 Jahre. Und das Wasser ist im Koran auch erwähnt, in Surat Hud erwähnt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass es Wasser gibt, eben über dem siebten Himmel und dass der Thron eben über dem Wasser ist. Und dann heißt es dann auch, وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ, der Thron ist auf dem Wasser und وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشُ, und Allah ist über dem Thron. وَلَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ, und es bleibt ihm nichts verborgen von dem, was ihr tut. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sich im nächsten Vers als Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Und hier gibt es in diesem Vers gibt es zwei koranische Lesarten. Der eine ist eben Maliki Yawmiddin, die andere ist Maliki Yawmiddin. Und Malik ist, wie hier übersetzt ist, der Herrscher, der Besitzer, kommt vom Wort Malaka. Beide Worte kommen vom Wort Malaka. Malaka bedeutet etwas zu besitzen. Er ist praktisch der Besitzer der Angelegenheiten am Tag der Auferstehung, der Besitzer der Befehlsgewalt am Tag der Auferstehung. Am Tag der Auferstehung, wie wir wissen, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Taha gesagt hat, also niemand wird an Tag der Auferstehung reden dürfen, außer mit Allahs Erlaubnis. Ansonsten gibt es nur Geflüster. Und er ist der Besitzer und der Herrscher am Tag der Yawm al-Din, Tag der Religion, al-Din. Und die andere Lesart ist Malik Yawm al-Din. Malik bedeutet der König. Der König am Tage der Auferstehung. Am König des Tages des Gerichts oder am König oder der König am Tage der Religion, am Tage seiner Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala will uns eben in diesem Vers klar machen, dass er der Malik ist, der Herrscher und Besitzer und auch der König. Denn man kann Besitzer sein, ohne König zu sein. Und man kann König sein, ohne alles das zu besitzen in einem Land, wo man herrscht. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat aber beide Eigenschaften, die er uns hier mitteilen will. Malik und Malik. Und daraus ergibt sich natürlich, dass wir im Salah oder irgendwo anders im Koran lesen dürfen, wir beides lesen, Malik und Malik Yawm al-Din. Aber die Einzelheiten gibt es dann bei den Koranlehrern. Und der Tag Yawm al-Din ist der Tag des Gerichts oder der Tag der Religion. Es ist der Tag der Abrechnung. Es ist der Tag der Abrechnung. Der Tag, an dem niemand, an dem keine Seele für eine andere etwas übernehmen kann. Jeder wird für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen für seine Taten, die er getan hat. Und an diesem Tag werden die guten Taten des Gläubigen wirklich vergolten. Sheikh Abu Bakr Jazairi sagte, dass es mag sein, dass man im Diesseits von dem Segen seiner guten Taten profitiert und Allah subhanahu wa ta'ala einen schon belohnt im Diesseits. Aber der wahre Lohn und das volle Ausmaß gibt es am Tag der Auferstehung. Im Gegensatz zu den ungläubigen Menschen, zu den Nichtmuslimen, ihnen wird ihr Lohn, der ihnen zusteht, im vollen Maße in diesem Leben schon gegeben, sodass sie am Tag der Auferstehung keinen Anspruch mehr haben auf das, was sie getan haben. Denn wir wissen, auch die Nichtmuslime tun rechtschaffene Taten in dem Sinne, dass sie gut sind für die Menschheit, indem sie etwas erfinden, indem sie Wissen hinterlassen, indem sie gütig zu den Menschen sind und so weiter und so weiter. Aber da sie das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala getan haben, haben sie kein Anrecht darauf, es von Allah zu erhalten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass diejenigen, die ungläubig sind, ihre Taten ihnen nicht vergolten werden. Dazu möchte ich einen Vers vorlesen. In Surat al-Furqan, in dem Allah subhanahu wa ta'ala eben sagt über diese Menschen: Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. Surat al-Furqan, Vers 23. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann im fünften Vers: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Also es heißt, wie es auch gut übersetzt ist: Dir allein dienen wir. Und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Und auch im Arabischen ist das dir in diesem Vers vorgezogen. Und man könnte ja auch sagen, wir dienen allein dir zum Beispiel. Oder wir dienen dir alleine. Aber auch im Arabischen heißt es Iyaka, dir alleine dienen wir. Als Betonung des Monotheismus natürlich. Der Betonung des Tauhid, des islamischen Monotheismus. Und wenn wir Muslime das eben sprechen, dann müssen wir auch nach bestem Willen das umsetzen, die Tat. Nicht, dass wir Lügner sind und sagen, Allah, wir dienen dir alleine. Wir sagen das praktisch dann mehr als 10 Mal pro Tag. Und dann tun wir es doch nicht. Dann werden wir Lügner. Und das ist das Gefährliche. Dir allein dienen wir bedeutet absoluter Tawhid. Und absoluter Tawhid bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben die Dinge alleine ihm zugeschrieben werden, die ihm alleine zugeschrieben werden müssen. Und es gibt Dinge, auf die hat Allah subhanahu wa ta'ala alleinigen Anspruch und die teilt er mit niemandem. Und wenn man sie mit jemandem teilt, wenn der Mensch sie mit jemandem teilt, das ist eben die Gottesdienste und der Glaube, dann begeht man den Schirk. Schirk bedeutet nämlich nichts anderes, als dass man jemandem, dass man ihm zum Teilhaber macht zu einer Sache. Allah alleine gehören zum Beispiel seine Namen. Und wenn man jemandem eben nennt, mit einem Namen, dem ihm alleine zusteht, dann hat man ihm eben zum Teilhaber gemacht. Und das ist was das Schlimmste, was ein Mensch oder ein Geschöpf tun kann. Und wie wir wissen, nur als kleine Bemerkung, weil das eben vielleicht, dass man sich das merkt, der Tawhid, dieser islamische Monotheismus, bezieht sich im Koran und in der Sunna eben auf wesentlich oder auf drei Kernbereiche, die natürlich wieder unterteilt sind. Ja? Aber das haben wir inshallah auch schon öfter in Aqidah-Sitzungen besprochen. Aber das sind die wichtigsten drei Kernteile. Der erste Kernteil ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der Schöpfer ist, er ist der Versorger und er ist der Leiter aller Angelegenheiten. Es gibt nichts, was in diesem Universum geschieht oder außerhalb, außer durch seinen Willen. Das muss festgehalten werden. Und dass er eben der Einzige ist, der Anbetung würdig ist. Das ist die zweite Kategorie. Niemand hat ein Recht auf Anbetung. Und Anbetung, Ibadah, heißt eben die bestimmten Sachen, die er von uns verlangt hat, dass wir sie für ihn alleine tun. Dazu gehört das Schlachten für ihn, das Umkreisen des Hauses für ihn, der Hajj für ihn, die Umrah für ihn, das Lesen des Koran für ihn, das Beten für ihn, das Fasten für ihn und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, die ihm alleine zustehen. Und eben der dritte Teil ist eben, dass wir ihm diejenigen Eigenschaften zuschreiben, die er sich selbst zugeschrieben hat und niemandem anders zuschreiben. Er ist Ar-Rahman, er ist der Al-Abama, wie es halt übersetzt wird, und er ist der Barmherzige, der Barmherzige, mit Artikel. Ar-Rahim. Auf Arabisch Al heißt der Artikel. Al-Rahim, Ar-Rahim, sagt man, und verschmilzt das Ra in das Lam. Deswegen ist es haram und verboten, dass wir jemandem einen Namen geben, der Allah gehört. Ja. Das ist natürlich absolut verboten. Und deswegen finden wir wahrscheinlich auch, dass das der Grund, warum die Christen niemals ihre Kinder Jesus nennen. Weil sie ja an die Göttlichkeit von ihm glauben. Ja. Ja. Aber in Deutschland nicht. In Deutschland auch? Subhanallah. Aber im Arabischen natürlich ist, oder bei den Muslimen ist es gang und gäbe, dass Menschen Isa heißen oder andere Namen. Aber das ist eben, weil sie eben überhaupt keinen Anteil an der Göttlichkeit haben, diese Menschen. Und was eben auch eine Form des Schirk ist, um das zu erwähnen, ist zum Beispiel zu schwören beim anderen Namen außer bei Allah. Und das ist leider, gibt es unter den Muslimen leider viel. Es gibt eine bestimmte Volksgruppe, die sich nennen, ja, aber sie schwört zum Beispiel beim Propheten. Muslime schwören beim Propheten. Und warum ist das Schirk? Nur aus dem einzigen Grund, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt hat, und er ist der Botschafter von Allah subhanahu wa ta'ala, weil er uns eben mitgeteilt hat und gesagt hat, wer schwört, der soll bei Allah schwören und ruhig sein. Und bei At-Tirmidhi heißt es, und der Hadith ist sahih, sagt er, man halafa bi ghayrillah, faqad ashraka aw kafar. Wer bei einem anderen außer bei Allah schwört, hat entweder Schirk betrieben oder Kufr. Ich weiß jetzt nicht, ob der Überlieferer sich jetzt zweifelt, was er gesagt hat, oder ob der Prophet gesagt hat, dass man sich aussuchen kann, ob man Schirk betrieben hat oder Kufr. Das eine ist mehr oder weniger das gleiche wie das andere. Das eine schließt das andere ein. Allgemein gesehen wissen wir, Kufr ist allgemein. Schirk ist normalerweise ein Teil von Kufr, ein Teil des Unglaubens. Es gibt viele Formen des Unglaubens. Manche leugnen ganz, manche machen Teilhaberei und so weiter und so weiter. Aber selbstverständlich wird das auch als Synonym verwendet. Denn alle Muschrikun sind Kafirun. Alle, die Götzendiener sind, sind Kafirun. Ohne Zweifel. Und wenn wir sagen, Maliki Yawmiddin, also dem Herrscher am Tagesgericht, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Majjadani Abdi, mein Diener hat mich gerühmt oder hat mir Ruhm erwiesen. Und wenn wir sagen, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, hier beginnt die zweite Hälfte von Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha ist in zwei Teile eingeteilt, offensichtlich. Der eine Teil ist ein Lob. Und Allah wird gelobt und er beschreibt sich selbst. Oder wir loben ihn, indem wir ihm das zuschreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat eben. Und dann, nachdem wir ihn gelobt haben, sagen wir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hier wird jetzt das Verhältnis festgelegt zwischen dem Diener und dem Schöpfer. Und so sollen wir auch vorgehen. Und danach beginnt ein Dua. Und so sollen wir ja vorgehen. Wenn wir ein Bittgebet machen, sollen wir erstmal Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen. Dann sollen wir den Segensgruß über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam aussprechen. Dann sollen wir uns auch um Vergebung für unsere Sünden beten. Damit diese Sünden nicht ein Hindernis dafür sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gebete nicht annimmt. Und so ist es auch hier aufgebaut. Erstmal das Lobpreisen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wird erst gebetet. Um die Sache, die man möchte. Und Allah, und wir sagen, dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. In allen Angelegenheiten wollen wir Allah um Hilfe bitten. Das ist die Vollständigkeit des Glaubens. Indem Allah subhanahu wa ta'ala versucht, in allen Angelegenheiten Hilfe zu bitten. Selbst wenn man nur seine Schuhe anziehen möchte. Dass man sich bewusst macht, dass man die Schuhe nur anziehen kann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala damit einverstanden ist. Und dass man ihn bittet darum, dass man die Kraft bekommt, dass eben die Schuhe anzuziehen, auch wenn es noch eine so kleine Angelegenheit ist. Aber die Kraft hat man nur, wenn Allah sie ihm gegeben hat. Wenn Allah einem die Kraft wegnimmt, kann man das auch nicht mehr tun. Und auch wiederum gibt es beim Hilfeflehen Dinge, die wir nur ihn allein um Hilfe flehen dürfen. Für die wir nur ihn allein um Hilfe flehen dürfen. Und niemand anderes. Und das wird natürlich auch gelehrt in der Aqida. Dazu gehört zum Beispiel das Vergeben der Sünden. Wenn wir jemand anderes als Allah bitten, um unsere Sünden zu vergeben, dann haben wir Schirk betrieben. Dazu gehört es, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dazu bitten, zum Beispiel uns recht zu leiten und so weiter und so weiter. Dinge, die eben nur Allah subhanahu wa ta'ala tun kann. Uns zu versorgen, unser Leben leicht zu machen, uns zu den Bewohnern des Paradieses zu machen. Unsere Augen zu öffnen, dass wir das Gute als Gutes erkennen und das Schlechte als Schlechtes und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, die wir nur von Allah subhanahu wa ta'ala bitten dürfen. Aber bei den Sahaba radiallahu anhum, sie haben sogar den Propheten aus dem versprochen. Ich weiß nicht, ob alle oder nur ein Teil von ihm, dass sie nichts von Menschen verlangen. Nichts. Nichts, wirklich im Sinne von nichts. Sodass manche von ihnen, wird erzählt, dass manche von ihnen, selbst wenn sie auf ihrem Kamel saßen und etwas runtergefallen ist, niemanden gebeten haben, dass er ihnen das aufheben soll. Sie sind selbst abgestiegen, haben selbst geholt, weil sie nichts von den Menschen verlangen wollen. Das ist die höchste Stufe. Möge Allah uns dazu bringen, dass wir dazu imstande sind. Und er ist wiederum derjenige, der uns die Kraft dazu geben kann, das zu tun. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, leite uns den geraden Weg. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Wenn wir sagen, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe, dann, wenn wir das sagen mit der Zunge, uns bewusst machen, was das bedeutet, dann automatisch müssen wir uns die nächste Frage stellen, ja, wie sollen wir denn dir dienen? Und wie machen wir das? Dafür ist eben der Prophet nach seinem gesandt worden und deswegen hat auch der Khatib heute in der Khutba erwähnt, und es wird sehr, sehr oft in der Khutba erwähnt, eben der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagt, Alaykum bi sunnati, haltet euch an meiner Sunna fest. Wa sunnati al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin min ba'di, und die rechtgeleiteten, aufrechten Kalifen nach mir. Und dann sagt er, Addu alaiha bin Nawajid, beißt auf ihnen mit den Backenzähnen fest. Weil sie geben den Weg an und sie sind diejenigen, die zur Zeit der Offenbarung anwesend waren und wissen, was offenbart worden ist, und sie wissen, wie der Prophet sich verhalten hat. Sie wissen, was er gesagt hat, sie haben ihn gehört, sie haben ihn gesehen und er hat mit ihnen direkt gesprochen. Deswegen ist es Pflicht für den Muslim, zu lernen, wie er einen Gottesdienst verrichtet. Wenn er schon sagt, dir allein dienen wir, dann muss er auch wissen, wie. Dann ist es Pflicht für ihn, zu lernen, wie er einen Gottesdienst verrichtet. Und das ist relativ, je nachdem, was er tut. Das Gebet muss jeder erlernen. Das Fasten muss jeder erlernen, der fasten muss. Und das Gebet genauso. Und Hajj muss nicht jeder lernen. Hajj muss nur erst lernen, wenn du zum Hajj gehst. Danach, wenn du es wieder vergisst, ist es nicht schlimm. Aber du musst lernen, wenn du zum Hajj gehst, musst du lernen, wie du Hajj machst. Umrah genauso, Tawaf genauso. Du musst wissen, bevor du Tawaf machst, dass du rein sein musst zum Beispiel. Und welche Richtung du Tawaf machst und wie viele Kreisungen du machst. Ja? Das sind alle Sachen, die hören sich zwar sehr banal an, nur die meisten Muslime, ich sage nicht die meisten Muslime, aber viele Muslime leider, sie kümmern sich nicht darum, wie sie eine Angelegenheit angehen, einen Gottesdienst angehen, bevor sie ihn angehen. Das findet man zum Beispiel gerade in der heutigen Zeit wieder, wenn Muslime kämpfen wollen für Allah subhanahu wa ta'ala, tatsächlich kämpfen wollen, also mit Krieg. Ja? Wer von diesen Menschen hat zum Beispiel mal das Buch Kitab al-Jihad aufgeschlagen, das Buch des Jihad aufgeschlagen und geguckt, wann darf man kämpfen, wann muss man kämpfen, wen darf man bekämpfen, wie muss man kämpfen? Denn da geht es ja um schwere Angelegenheiten, geht es um Blutvergießen. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn ich mein Gebet falsch mache, kann ich es wiederholen. Da kriege ich die Chance von Allah. Aber deswegen sagt der Prophet in einem Hadith, der Gläubige befindet sich so lange in einem Spielraum oder befindet sich so lange, ihm geht es so lange gut, das ist vielleicht eine gute Übersetzung. Der Gläubige, ma zal al-Muslim fi fushatin min dinihi. Ich sage es auf Arabisch, damit inshallah, wenn diejenigen sich das anhören, die besser Arabisch können als ich oder Deutsch, dass sie dann mich korrigieren, wenn ich falsch übersetzt habe. Diejenigen befinden sich, oder der Muslim befindet sich, oder der Gläubige befindet sich so lange, der Gläubige, den geht es so lange in seiner Religion gut, solange er keinen Schirk betreibt und malam yusab daman haraman, und solange er kein verbotenes Blut vergießt. Solange geht es dem Gläubigen gut. Wenn es danach, dann wird es gefährlich. Weil danach wird es sehr gefährlich. Deswegen hört sich das sehr banal an, dass man seine Angelegenheit, dass man seine Gottesdienste gut kennen muss, bevor man sie angeht, aber leider die meisten wissen nicht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 6. bzw. 5. Vers: Ihdina as-sirata al-mustaqim, leite uns den geraden Weg. Und der gerade Weg ist der gleiche Weg der ersten und der letzten Menschen. Wird immer der gleiche Weg bleiben. Es wird der Weg sein, auf dem sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam befindet. Und die rechtgeleiteten Menschen, die ihm auf diesem Weg eben folgen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir vorhin haben wir gesagt, die allein fehlen wir um Hilfe. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir Allah bitten, dass er uns den geraden Weg leitet. Es gibt sicherlich viele Wege, die zu Allah führen. Viele gerade Wege. Aber die befinden sich alle auf dem hauptgeraden Weg, dem Weg des Islam, dem Weg des Tawhid, dem Weg der Religion, die alle Propheten hatten. Wir sind alle auf dem gleichen Weg gewandert. Und schließlich im 7. Vers wird jetzt definiert, was dieser gerade Weg ist, indem wir sagen, صراط الذين أنعمت عليهم, den Weg derjenigen, den du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Erstmal, صراط الذين أنعمت عليهم, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Da stellt sich die folgende Frage, welche Gunst ist das? Welche Gunst hat er ihnen erwiesen? Und wem hat er diese Gunst erwiesen? Wer sind diese Menschen? Und die Antwort, wie wir wissen, ist die höchste Form des Tafsir, indem man den Koran mit dem Koran belegt. Den Koran, Tafsir des Koran mit dem Koran selbst. Weil die Verse sich gegenseitig erklären. Das ist die höchste Form des Tafsir. Und danach kommt der Koran mit der Sunna und so weiter. Zunächst einmal, wer sind diejenigen, denen Allah diese Gunst erwiesen hat? Das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat im Vers von Surat al-Nisa, die vierte Sura, Vers 69, in dem er sagt, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, diejenigen, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind. Also, وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Also die Propheten, As-Siddiqin, die Wahrheitsliebenden, As-Shuhada, die Märtyrer und As-Salihin, die rechtschaffenen Menschen. Das sind die Gruppen, denen Allah die Gunst erwiesen hat. Das heißt, wir müssen so stärken, dass wir, wenn wir spätestens unser Tod naht, dass wir uns wenigstens in einer dieser vier Gruppen sehen. Dass wir uns in einer dieser vier Gruppen sehen. Entweder mit Rechtschaffenen, also der erste Gruppe können wir nicht kommen. Propheten werden wir niemals werden. Aber eben Siddiqin, Wahrheitsliebenden, Ash-Shuhada, Märtyrer oder eben rechtschaffene Menschen. Zu einer von diesen drei Gruppen muss man gehören, wenn man zu denjenigen gehören will, denen Allah seine Gunst erwiesen hat. Und was ist die Gunst? Die Gunst wird, die Gnade oder die Gunst an Ni'ma, auf Arabisch Ni'ma, wird in zwei Teile geteilt. Der eine Teil ist den man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Angeboren. Einfach erhält. Und der andere Teil ist der, den man erwerben kann. Und natürlich interessiert uns primär der Teil, den man erwerben kann. Weil das, was uns Allah vornherein gibt, für das ist man dankbar, muss man dankbar sein und dann hat man und diese Gnade dann so investieren, wie man sie, also halal investieren, also halal benutzen. Damit meine ich, wenn man zum Beispiel die Gnade erhalten hat, zwei Augen zu haben, dass man eben, möge Allah uns dazu alle zu bringen, dass wir das tun, dass wir eben nur die Dinge anschauen, die erlaubt sind. Das ist, dann ist man dankbar gegenüber der Gnade der Augen. Das bedeutet Dankbarkeit. Dankbarkeit bedeutet im Islam, dass man die Gnade, die man erhalten hat von Allah, so verwendet, wie er möchte, dass sie verwendet wird. Dass man den Augen das anschaut, was man schauen darf. Dass man mit der Zunge das redet, was man reden darf. Dass man mit den Händen nur das anfasst, was man anfassen darf. Und dass man das isst mit dem Magen oder mit dem Mund, was man essen darf und so weiter. Wenn man das tut, dann ist man dankbar. Dann hat man Shakar, dann hat man Shukr gemacht, Dankbarkeit. Und wenn man das nicht tut, dann hat man Kufr gemacht, Undankbarkeit. Dann ist man dieser Sache ungläubig, undankbar. Man sagt dann auf Arabisch, Kafara hadi ni'ma. Er war dieser Gnade dann gegenüber undankbar, ungläubig. Er hat sie nicht, also der Ausdruck undankbar ist hier in dem Fall besser, er hat sie nicht so investiert, wie er sie hätte investieren sollen. Und der andere Teil der Gunst, Ni'ma, ist diejenige, die man erhalten kann. Und das sind vier Sachen. Das ist zum einen der Iman, der Glaube. Das zweite ist Ma'rifatullah, Allah zu kennen. Man kann glauben, dass es ihn gibt, aber wenn man seine Eigenschaften nicht kennt, dann ist es nicht die vollständige Gnade, die man erhalten hat. Also Allah zu der Glaube, Al-Iman, an all das, was Allah uns befohlen hat zu glauben. Allah zu kennen, Ma'rifatullah. Dann Ma'rifatu ma yuhibbuhu, zu wissen, was er liebt und was er hasst. Denn seine Eigenschaften zu kennen heißt nämlich, dass wir wissen, was er liebt und was er nicht liebt. Und At-Tawfiq, das Verleihen des Erfolgs. Und das ist einer der vielleicht der wichtigsten überhaupt. Alle sind natürlich in dem Sinne, also Es geht nicht, dass eins wegfällt. Ja. Aber At-Tawfiq, das Erfolg verleihen, ist so wichtig, denn es gibt Menschen, die glauben. Und ich bin überzeugt, dass das das Problem bei den meisten Muslimen ist. Sie glauben, sie kennen Allah, sie wissen, was er liebt und was er nicht liebt. Das heißt, sie wissen, was halal und was haram ist. Aber sie haben nicht die innere Bereitschaft oder die innere Kraft, das umzusetzen. Sie begehen trotzdem Sünden, in anderen Worten. Sie begehen trotzdem Sünden. Sie wissen ganz genau, dass Allah diese eine Sache nicht mag, aber sie tun es trotzdem. Und das ist, was ihnen fehlt, ist die vierte Teil dieser Ni'ma, At-Tawfiq, das Erfolg verleihen, das Allah einen dazu bringt, bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns eben Tawfiq gibt, dass er uns dazu bringt, dass wir das, wenn wir etwas lesen, was er mag und nicht mag, dass wir es in unserer Tat umsetzen. Weil sonst ist ja das, was wir gelernt haben, ein Argument gegen uns und nicht ein Argument für uns. Also wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Weg, geraden Weg leitet, den Weg derjenigen, denen er, oder also wie es im Koran besetzt ist, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, das haben wir jetzt gelernt, wer das ist, die Propheten, die Wahrheitsliebenden, die Märtyrer und die Rechtschaffenen. Und dann sagt er, und nicht diejenigen, غير المغضوب عليهم, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden, ولا الضالين. Und die Eigenschaften derjenigen, die Allahs Zorn erregt haben, das heißt, die Allahs Zorn auf sich geladen haben, die gegenüber Allah zornig ist, das sind diejenigen Menschen, die, obwohl sie Wissen haben, leugnen und überheblich sind und die Botschaft verweigert haben oder verweigern. Das ist das sind diejenigen, die Allahs Zorn auf sich geladen haben. Und wir lesen nämlich im Koran, in Surat al-A'raf, folgenden Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilt, dass und sagt, mit meiner Strafe treffe ich, wen ich will, aber meine Barmherzigkeit umfasst alles, das ist Vers 156, 157, und meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und die Abgabe entrichten und die an unsere Zeichen glauben, die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebietet ihnen das Gerechte und verbietet ihnen das Verwerfliche, er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten Dinge und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Also Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns mit, dass die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und das werden wir auch noch im Verlauf der Verse Surat al-Baqarah auch weiter behandeln. Die Eigenschaften seines letzten Propheten sind auch erwähnt in der Tora und im Evangelium, in der Tora und im Injil. Und die Juden, obwohl sie genau wussten, denn wir wissen, sie sind ja extra nach Yathrib gegangen. Yathrib ist ehemalige Medina. Weil sie genau gewusst haben, dass ein Prophet aus den Bergen von Mekka berufen werden wird, oder ein Mensch berufen wird zum Prophetentum. Und er wird von dort aus nach Yathrib auswandern. Das haben sie gewusst. Und deswegen waren sie dort im Yathrib, um diesen Propheten zu erwarten, um mit ihm dann dieses große Israel aufzubauen. Nur als er dann kam, haben sie ihn geleugnet, aus mehreren Gründen. Erstens, er kam nicht von dem Stamm von Jakob. Er war keiner der Kinder Israels. Jakob ist der Israel. Sondern er war eben von Ismail, von den Arabern. Und das hat ihnen nicht gefallen. Und des Weiteren war er ganz und gar gegen diese rassistische Einstellung von Leuten, die von bestimmten Rasse abstammen, sind besser als andere. Nein, es ist wie Allah sagt im Koran, inna akramakum indallahi atqakum, der Edelste von euch ist bei Allah derjenige, der am gottesfürchtigsten ist. Und nicht eben derjenige, der abstammt von irgendeiner bestimmten Rasse. Das ist nicht gemeint. Und sie haben dann ihn geleugnet, obwohl sie ganz genau, es gibt Berichte von den damaligen mekkanischen Juden oder Medinensern, die also selbst zugeben, dass es der Prophet ist, aber sagen, dass sie ihn absichtlich leugnen, weil sonst würden sie ihren Traum verlieren. Sonst müssten sie ihm folgen und würden ihre Macht verlieren und ihren Einfluss verlieren. Gerade war das im Bereich der Rabbiner und der Schriftgelehrten, die ihren Einfluss nicht verlieren wollten. Deswegen sind diejenigen, die den Zorn Allah auf sich geladen haben, die Juden und alle anderen, die diesen gleichen Weg gehen. Und die Irregehenden, die Charakteristik der Irregehenden ist Ad-Dallun, sind diejenigen, die nicht wissen, wo der Weg ist. Sie sind verloren. Sie gehen einfach nicht auf diesem geraden Weg. Sie haben auch kein Wissen. Sie berufen sich auf nichts. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die Juden sagen, die Christen fußen auf nichts, und die Christen sagen, die Juden fußen auf nichts. Und ich sage dann immer dazu, wir Muslime sagen, die Juden und die Christen beide fußen auf nichts. Die einzigen, die auf etwas fußen, sind die Muslime. Sonst niemand. denn sie haben das einzige Buch, was noch unverfälscht ist, und sie können es zurückverfolgen auf ihr, zu ihrem Propheten. Die anderen können das nicht. Und das sind die Irregehenden, sind dann die Christen und alle anderen, die ihren Weg folgen. Denn die Christen tatsächlich wissen nicht mehr zu unterscheiden, was ein Gott ist von einem Menschen, obwohl sie Eigenschaften finden von einem Menschen in einer Person, schreiben sie Göttlichkeit zu und sie verfälschen eben die Schrift und sie verstehen sie falsch, obwohl sie für einen neutralen Betrachter mehr als eindeutig ist. Und das bezieht sich auf die heutigen. Was ich rede, ist ja, ich rede ja von den heutigen Schriften von Juden und Christen, die mehr als eindeutig sind, in denen niemals Jesus Christus für sich beansprucht, Gott zu sein, und niemals Göttlichkeit beansprucht, niemals, ganze Bibel nicht, oder besser gesagt im ganzen Neuen Testament nicht, weil das ist von seiner Zeit oder nach seiner Zeit, und trotzdem wird ihm Göttlichkeit zugesprochen, weil die Menschen eben erstens den kulturellen Hintergrund nicht verstanden haben, zweitens die Sprache nicht verstanden haben, drittens einfach den Text nicht richtig verstehen, viertens den Text so verstehen wollen, wie sie es gelernt haben. Dazu gehören die Christen und die alle anderen dazu, die ihren gleichen Weg gehen. Das heißt, sie sind irregeleitet, sie wissen nicht mehr, wo der richtige Weg ist. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala eben diesen Gesandten geschickt, der ihn mit Allahs Erlaubnis aus der Dunkelheit aus der Finsternis in das Licht leiten soll. Und wenn wir diesen Vers gelesen haben, ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Entschuldigung, vorher, wenn wir sagen, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir Hilfe, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hadha bayni wa bayna 'abdi. Das ist zwischen mir und meinem Diener. Also das ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Diener. Er bittet mich und er dient mir alleine. Er dient mir alleine und er bittet mich. Das ist das Verhältnis, so ist es bestimmt. Wir brauchen Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist unbedürftig. Ghani. Ghani heißt reich, unbedürftig. Ghani und anil alamin sagt im Koran öfter. Das heißt, er ist der allen Welten unbedürftig. Er braucht die alle Welten nicht, aber alle brauchen ihn. Und das ist das, und dann, wenn wir dann sagen, leite uns den geraden Weg, ihdina as-sirat al-mustaqim, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala darauf sofort, hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Dies erhält mein Diener und mein Diener erhält das, was er gebeten hat, worum er gebeten hat. Und das Gleiche sagt er dann auch, wenn wir sagen, Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Wir bitten ihm darum, dass er uns den Weg leitet, also den Weg derer, den er Gunst erwiesen hat, und nicht den Weg derjenigen, die seinen Zorn auf sich geladen haben, und nicht den Weg der Irregehenden. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Dies erhält mein Diener und mein Diener erhält das, worum er gebeten hat. Mit anderen Worten, dass das Gebet, was wir beten, Al-Fatiha, ist angenommen, wird sofort angenommen und Allah spricht direkt mit uns, wenn wir das sagen. Wir bitten ihn und er antwortet uns direkt. Wenn wir uns das bewusst machen, dann erhalten wir mehr Demut im Gebet. Und ich möchte abschließen noch einmal mit dem Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, wo ich am Anfang von Surah Al-Fatiha erwähnt habe, wo ich die Vorzüge dieser Surah erwähnt habe, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben sagt, ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني. الله سبحانه وتعالى hat weder in der Tora noch im Evangelium eine Sura herabgesandt wie die Mutter des Buches, und sie ist diejenige, die sieben wiederholenden. Sie ist die sieben sich wiederholenden Sura. Verse. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا